Manchmal dann sagst du mir, heute bleib ich einfach hier. Jam, pam, pam, pam, babi, bam, pam. Wir hocken uns auf die Fensterbank, du lässt dir Küsse geben. Wir trinken Schnaps und spielen krank und schwänzen ganz einfach das Leben. Du trinkst einen Schluck auf mich und ich trinke zwei auf dich. Jam, pam, pam, pam, babi, bam, pam. Und trinken auf unser Paradies, das nur 12 Stunden dauert. Denn wir sind jener Schlange gewiss, die in den Uhrzeigen lauert. Badi bam bam bam bam bam, badi bam bam bam bam. Du trinkst aus meinem Glas und anschließend sagst du mir das. Jam bam bam bam badi bam bam. Die Schlange wird in der Nacht erwachen und in unsere Träume kriechen. Irgendwo wird ein Vogel lachen, wenn wir ihr Kommen riechen. Und dann machen wir wieder mit, fassen erschrocken Tritt. Jam, pam, pam, pam, babi, bam, pam. Marschieren die Straße der Strebsamkeit weiter und ohne Ziel, verschwinden dann in der Ewigkeit, in die unsere Hoffnung fiel.